Ist also die Kirche unfehlbar? In diesem Sinn, wie wir es gerade gesagt haben, was die Kirche uns zu glauben vorstellt, uns zu tun, verpflichtet und so weiter, da ist sie unfehlbar und deshalb verlieren jene, die ihre Definitionen ablehnen, den Glauben und werden Heretiker. Heretiker sind die, die sich ihren Glauben zurechtbasteln, Glaubenswahrheiten auswählen, die sie glauben und andere, die sie verwerfen. Das ist immer schon gegeben. Leider Gottes wird es immer geben. Es muss Heresien geben, sagt der heilige Paulus, damit die Rechtgläubigen geprüft werden.